Einer der ersten Frühlingsboten kündigt sich schon sehr zeitig durch seine gedämpften, rhythmischen Rufe an. Die Ringeltaube, die größte der vier bei uns beheimateten Taubenarten. Sie ist nicht nur in den Wäldern sehr häufig vertreten, sondern folgt dem Menschen bis in die Dörfer und Städte. 2 bis 3 Mal im Jahr erbrütet sie in einem dürftigen Reisignest 2 verhältnismäßig kleine weiße Eier. Mit Ausnahme des hohen Nordens ist sie in ganz Europa verbreitet. Einige Wochen später kehrt der Kuckuck aus dem Überwinterungsgebiet zurück. Von alters her wird er in Volksliedern besungen und manche Fabel rankt sich um diesen scheuen, sperberähnlichen Gesellen. Bekanntlich ist er der einzige Vertreter der europäischen Vogelwelt, der seine Eier nie selbst ausbrütet, sondern sie verschiedenen Singvögeln zur Aufzucht überlässt. Nur wenigen ist es vergönnt, diesen vom Aussterben bedrohten heimlichen Vogel einmal in der freien Wildbahn zu beobachten. Der Uhu, mit einer Flügelspanne von fast 170 cm, die größte Eulenart Europas, ist wegen seines angeblichen Schadens für das Niederwild im letzten Jahrhundert brutal bekämpft worden. Heute gilt es, die kleinen Bestände dieser scheuen Großeule zu erhalten. Am häufigsten hört man die Rufe in der Balzzeit, im Februar und März. Dieser andere nächtliche Vogel ist der Ziegenmelker, auch Nachtschwalbe genannt. Er gehört zu der Ordnung der Schwalme, die in Mitteleuropa nur mit dieser einen Art vertreten ist. Als Biotop bevorzugt er trockene Nadelwälder. Er ernährt sich ausschließlich von Insekten, die er in der Nacht über den warmen Schonungen und Waldblößen im Fluge fängt. Den Tag verbringt er regungslos auf Zweigen oder am Boden, wo er auch seine zwei weißen Eier ausbrütet. Im Folgenden hören wir Aufnahmen von Spechten. Ihr Repertoire besteht einmal aus zahlreichen Rufen, daneben aber auch aus einem Instrumentalgeräusch, dem sogenannten Trommeln. Es unterscheidet sich deutlich von dem Hämmern, das unregelmäßig ist und ausschließlich dem Höhlenbau und der Nahrungssuche gilt. Von diesem Hämmern leitet sich das Trommeln als akustisches Signal ab. Unterlagen mit guter Resonanz werden bevorzugt, die Schlagfrequenz ist von Art zu Art verschieden. Zunächst eine Aufnahme von Buntspechten. Wir hören im Vordergrund einen hämmernden Specht, während darauf bettelnde Jungvögel in der Höhle laut werden. Sie erwarten den fütternden Altvogel, der in unmittelbarer Nähe vereinzelt ruft. Weniger auffällig als der Buntspecht verhält sich der Kleinspecht. Man kann ihn am sichersten in Misch- oder Laubwäldern und alten Parks antreffen, wo er sich gerne in den Baumkronen aufhält. Das Trommeln klingt höher und leiser als das der übrigen Spechte. Außerdem hörten wir Wiedehopf und Hohltaube. Doch nun zu den Sperlingsvögeln. Sie sind nach Arten und Anzahl die am stärksten vertretene Ordnung. Wir hören einen der farbenprächtigsten, den exotisch anmutenden, schwarz und gelb gezeichneten Pirol. Die klangvoll geflöteten Motive trugen ihm den Namen Vogelbülow ein. Außerdem verfügt der Pirol aber noch über einen leisen, schwätzenden Gesang und über auffallend krächzende und schnarrende Rufe. Der unterschiedliche Klangcharakter wird bei dem Warnruf besonders deutlich. Nach dem Gesang folgen Rufe von einem ebenflüggen Jungvogel, der in Gefahr geraten ist. Die Eltern schnarren in höchster Erregung in den Bäumen. Thank you. Kolkraben. Drei Vögel umfliegen bei dauerndem Rufen ein Rabennest, das in der Krone einer alten Buche steht. Zusammen mit den in Australien beheimateten Leierschwänzen sind sie die größten Repräsentanten der 5100 Arten umfassenden Ordnung der Sperlingsvögel. Das Rufinventar ist sehr mannigfaltig und ausdrucksstark. Kolkraben sind in den letzten Jahren, ausgehend von Nordwestdeutschland, erfreulicherweise wieder etwas häufiger geworden, aber sie fehlen trotzdem in vielen Gegenden Deutschlands. Nach wie vor gilt der Kolkrabe als vom Aussterben bedroht und ist daher seit Jahren streng geschützt. Dies war ein anderer Rabenvogel, doch kleiner und mit einem weiß getüpfelten Federkleid, der Tannenhäher. Er tritt mit gewisser Regelmäßigkeit nur in den Nadelwäldern der gebirgigen Gegenden in Deutschland auf. Seine tiefen, harten Rufe unterscheiden ihn deutlich von dem häufigen Eichelhäher. Neben diesen arttypischen Lauten verfügen beide Arten über Gesänge, die sich überwiegend aus leisen, nachgeahmten Lauten anderer Arten locker zusammensetzen. Wir hören den lärmenden Chor umherstreifender Eichelhäher. Das war die Kohlmeise. Ihre metallisch klingenden Rufe brachten ihr mancherorts die Namen Pink- oder Schlossermeise ein. Zumal im Frühling lässt sie ein fröhliches Tititüt, Tititüt hören, das in seiner Klangreinheit einer kleinen Terz entspricht. In der vorigen Aufnahme treffen wir auf ein weiteres häufiges Motiv, welches der Rufreihe einer anderen Meise ähnelt, der Tannenmeise. Diese siedelt bevorzugt im Nadelwald. Die Rufe klingen spitzer und höher wie Witze, Witze, Witze. Dieses pendelnde Motiv hören wir neben dem gegliederten langen Gesang eines Baumpipers. Sehr häufig begegnet man in Wäldern, Parks und Gärten einer Meise, die sich wie die Kohlmeise dem Menschen eng angeschlossen hat. Sie steht an Größe und Gewicht den vorigen Arten nach und fällt durch die hellblaue Kopfkappe auf. Auch die Rufe sind ein prägnantes Artkennzeichen. Es ist die Blaumeise, die wie die Kohlmeise häufig im Winter zu den Futterstellen kommt. In Ermangelung von natürlichen Baumhöhlen zieht sie ihre große Kinderschar gerne in geeigneten Nistkästen auf. Das war der Vertreter einer anderen Singvogelfamilie, ein Kleiber, im Volksmund wegen seiner Lebensweise und seines Aussehens auch Spechtmeise genannt. Die Nahrung besteht überwiegend aus verschiedenen Insekten, im Winter stellt er sich notgedrungen mehr auf pflanzliche Kost ein. Das eigenartige Verhalten, durch Ankleben von Lehm oder anderen Materialien den Eingang der Bruthöhle einzuengen, brachte ihm den Namen Kleiber ein. Wer würde diesen kräftigen, eindringlichen Gesang einem der kleinsten einheimischen Singvögel zutrauen? Es ist der Zaunkönig. Das Gewicht dieses winzigen braunen Burschen liegt tatsächlich bei nur 9 bis 11 Gramm. Sein Lied ist nicht nur im Frühling, sondern, wenn auch seltener, das ganze Jahr über zu hören. Während die meisten Insektenfresser im Winter wärmere Breiten aufsuchen, verlässt uns der Zaunkönig in der kalten Jahreszeit nicht, denn er kann seiner Beute in die kleinsten Nischen und Ritzen folgen. Der Lebensraum liegt in der Strauch- und Krautschicht alter Baumbestände von Wäldern, Parks und verwilderten Gärten, oft in der Nähe von Gewässern. Die Singdrossel. Nach der Amsel der häufigste Vertreter der großen Familie der Drosseln, in der wir sehr ausdrucksreiche Stimmen finden. Für die Gesänge der Singdrossel ist kennzeichnend, dass die meisten Motive 2 bis 5 Mal wiederholt werden. Mit der Heimkehr aus dem Winterquartier in Südeuropa beginnen die bei uns beheimateten Brutvögel im März mit dem Gesang, während der Durchzug der nördlichen Artgenossen noch bis Mitte April anhält. Ende April bis Anfang Mai vernimmt man den Gesang der ersten Gartenrotschwänze, die aus dem afrikanischen Winterquartier zurückgekehrt sind. Als Höhlen- und Halbhöhlenbrüter ist dieser Rotschwanz auf Altholzbestände in Wald und Garten angewiesen. Er wird manchmal fälschlich als Rotkehlchen bezeichnet. Beide Arten sind aber nicht mehr zu verwechseln, hat man erst einmal den stets vibrierenden roten Schwanz oder die weiße Stirn und den schwarzen Kehlfleck des Männchens entdeckt. Auch der Gesang, der oftmals geschickt nachgeahmte Motive anderer Vögel enthält, klingt ganz anders als die perlende Strophe eines Rotkehlchens. Thank you. Wir hörten das Rotkehlchen. Das menschliche Gehör reicht nicht aus, um den vollen Umfang seines Liedes zu erfassen, denn der hörbare Klang wird von Oberwellen begleitet, die im Bereich des Ultraschalls liegen. Rotkehlchen sind Bewohner der Strauch- und Unterholzschicht. Manche Männchen singen von höchsten Singwarten aus. Diese sogenannten Wipfelsänger sind bei den Vogelhaltern wegen ihrer schönen Stimme sehr beliebt. Als Vertreter der grasmückenartigen Vögel als erstes die Mönchsgrasmücke. Die Grasmücken besiedeln vor allem sonnige Buschlandschaften in Südeuropa. Nur die Mönchsgrasmücke hat sich im Laufe ihrer Stammesgeschichte zu einem regulären Waldbewohner entwickelt. Ihren Gesang kann man wohl zu den schönsten in unseren Breiten rechnen. Wer sie das erste Mal hört, ist überrascht von dem Übergang des leisen Vorgesanges in den freudig jubelnden zweiten Teil des Liedes. Einen recht ähnlichen Klangcharakter hat die Stimme der Gartengrasmücke. Sie ist ebenfalls ein Unterholzbewohner in den Wäldern Mitteleuropas. Ihr Gesang ist deutlich länger als jener der Mönchsgrasmücke, aber gleichmäßig volltönend, nicht so verschiedenartig und in der Regel fehlen die gezogenen Flötentöne. Hier, wie bei den meisten Sperlingsvögeln, singt allein das Männchen. Das Weibchen äußert nur verschiedene Einzellaute. Thank you. der Fitis-Laubsänger. Sein anmutiges Lied erklingt mit erstaunlicher Regelmäßigkeit den ganzen Tag aus Schonung und Dickungen. Wie bei zahlreichen anderen Arten trifft hier das Männchen zuerst aus dem Winterquartier ein und besetzt ein geeignetes Revier. Nun dient der Gesang der Revieranzeige und wird besonders häufig und prägnant vorgetragen. Eine bis zwei Wochen darauf erscheint das Weibchen. Erst nachdem mehrere aggressive Annäherungen des Männchens nicht auf Widerstand stoßen, wird das Weibchen erkannt und durch Balz und Gesang zum Bleiben aufgefordert. Ganz anders klingt das Lied eines weiteren, sehr ähnlichen Laubsängers. Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde. Die einheimischen Laubsängerarten brüten alle am Boden, und zwar in kugelförmigen, überdachten Nestern, in denen einmal im Jahr die Jungen aufgezogen werden. Im Folgenden hören wir schließlich einen dritten und zugleich den größten Laubsänger, der in allen Wäldern mit genügend Unterholz zu beobachten ist. Er trägt sein Lied nicht, wie die beiden vorigen, von einer Singwarte vor, sondern oft im Fluge durch das Unterholz. Es ist der Waldlaubsänger. Die schwirrende, anfangs zögernde Strophe wird aus der Umgebung von einer Amsel begleitet. Das Wintergoldhähnchen ist als Brut- und Wintervogel in den Nadelwäldern Deutschlands eine häufige, doch oft übersehene und nach dem Sommergoldhähnchen die kleinste Vogelart unserer Breiten. Sein Gewicht beträgt nur 6,5 Gramm. Die wispernde, helle Stimme ist im Gezweig der Nadelbäume nur ganz in der Nähe hörbar. Sehr einprägsam ist der galoppierende Gesangsrhythmus und der variable, längere Schlusslaut. Hier hörten wir einen Vertreter der Fliegenschnäpper, den Trauerschnäpper. Alle vier in Deutschland lebenden Schnäpper sind Höhlen- oder Halbhöhlenbrüter. Der Name Fliegenschnäpper bezieht sich auf die imposanten Jagden nach Fluginsekten, die von einer übersichtlichen Warte aus gestartet werden. Außer dem Gesang waren noch Stimmfühlungsrufe eines Artgenossen und weiter im Hintergrund Buchfinken und Stare zu hören. Die Stimme des Zwergschnäppers ist dagegen prägnanter. Er ist ungleich seltener als der Trauerschnäpper, denn er erreicht in Deutschland seine westliche Verbreitungsgrenze. Er ist besonders stark an Laubwälder mit nicht zu üppigem Unterholzbewuchs gebunden. Zunächst sein Gesang, begleitet von einem Buchfinken, danach ein einzelner Vogel, der zur Brutzeit vor einem Bodenfeind warnt. Die Heckenbraunelle ist Charaktervogel in den Fichten- und Tannenschonungen der Bergwälder und des Flachlandes, in Parks und auf Friedhöfen mit Nadelholzgruppen. Am ehesten entdeckt man diesen unscheinbaren, versteckt lebenden Vogel im Frühjahr, während er sein Lied von der Spitze eines Nadelbaumes hören lässt. Es hat in Klangcharakter und Aufbau gewisse Ähnlichkeit mit dem Gesang der Feldlerche und des Gartenbaumläufers. Der Erlenzeisig ist in Deutschland ein seltener Brutvogel. In großen Scharen besuchen jedoch nordische Zeisige im Herbst und Winter die Erlenbestände im norddeutschen Flachland. Der Gesang ist nicht auf die Brutzeit beschränkt, sondern wird auch in der kalten Jahreszeit im Schwarm vorgetragen. Ist dann auch in dem Stimmengewirr schwerlich die Artzugehörigkeit festzustellen, so hört man doch allenthalben die bezeichnenden langgezogenen Quäklaute heraus. Der Lockruf »Die« und der rasch gereihte Stimmfühlungsruf klingen neben manchen nachgeahmten Motiven häufig an. Ein anderer Finkenvogel des Waldes ist der Fichtenkreuzschnabel. Sein Verhalten und seine Lebensweise sind durch die einseitige Ernährung von Nadelholzsamen stark mitbestimmt. Fichtenkreuzschnäbel führen ein richtiges Vagabundenleben. Sie siedeln sich dort an, wo sie gerade das größte Nahrungsangebot vorfinden und ziehen, wenn die Jungen flügge sind, bald wieder weiter. In unserer Aufnahme, die in einer Voliere entstanden ist, gehören nur die kurzen, harten Gipplaute und der klingelnde Gesang zu dieser Art. Der Buchfink ist, was Aussehen und Stimme betrifft, ein weithin bekannter Waldvogel. Der Gesang kann in verschiedenen Varianten auftreten, doch sind Grundrhythmus und Länge angeboren. Ein Sänger beherrscht häufig zwei oder drei Varianten. In der folgenden Aufnahme singen sich zwei benachbarte Männchen mit recht unterschiedlichen Strophen an. Die eine verflacht und geleiert, die andere deutlich stackiert und abgestuft. Im Hintergrund singt ein Rotkehlchen. Bei Erregung und besonders in Situationen, die Gefahr für die junge Brut bedeuten, rufen Männchen und Weibchen häufig den sogenannten Regenruf trüb in Verbindung mit dem Lockruf, der dann lauter und schärfer als gewöhnlich klingt.